Das traurige Sonntagsgeräusch. Das traurige Sonntagsgeräusch. Das traurige Sonntagsgeräusch. Du hörst es nicht, ne? Nee. Ich versuche mal, dieses Geräusch ganz kurz zu beschreiben. Jetzt ist es weg. Jetzt ist alles ganz. Ja. Das war, als ob du mit dem Stuhl irgendwie hin und her wiegst und das rauscht dabei. Also, oder vielleicht, weil ich einen Kaffee getrunken habe. So, jetzt habe ich Gregor über die Funkleitung auf dem Apparat, oder sagt man da auf dem Apparat? Jedenfalls habe ich jetzt die Funkverbindung nach Berlin wiederhergestellt. Hallo, Gregor. Hallo. Wie ist das jetzt? Ich hatte dich vor 2 Wochen schon mal in Berlin angerufen und gefragt, wie es in Berlin so aussieht, die Corona-Situation. Du bist außerdem in der Altenpflege tätig. Das ist ja auch ganz interessant, halt, weil Berlin ja doch eine sehr große Großstadt ist, im Gegensatz zu Leipzig. Ja, wie ist denn in Berlin jetzt so das Gefühl auf der Straße im Moment? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es hat zugenommen, der Verkehr. Also man spürt jetzt schon, dass der Lockdown so ein bisschen für beendet erklärt wurde. Es sind wieder mehr Menschen auf der Straße, aber es waren eigentlich die ganze Zeit viele Leute auf der Straße, besonders in den Parks, weil das Wetter ja auch sehr gut war und die Parks die einzige Möglichkeit sind, wo man jetzt zurzeit hingehen kann. Aber inzwischen, ja, es sind mehr Leute, aber man hat das Gefühl, die Mehrheit hält sich so ein bisschen an diese Kontaktregeln. Ja, und wie ist in Berlin jetzt so mit den, also da gibt es jetzt ja auch eine Maskenpflicht, oder, in Berlin? In Kaufhallen und in den U-Bahnen und was da so gibt in dieser Großstadt? Ja, in den Läden ist das, glaube ich, freiwillig, wird aber dann von den Läden selber oft durchgesetzt oder darum gebeten, dass die Leute Masken tragen. In manche kommt man ohne Maske nicht mehr rein. Also auch da ist es eigentlich wie überall, dass jedes Geschäft dann so seine eigenen Regeln hat. Also in dem einen Markt muss man mit Maske rein, kann aber zum Beispiel ohne Einkaufswagen. In dem anderen muss man einen Einkaufswagen nehmen. In dem einen steht da jemand, der alle Einkaufswagen desinfiziert. In dem anderen ist es dann so, dass man einen nehmen muss, der aber nicht desinfiziert wird und so weiter. Also es gibt überall so Maßnahmen. Jeder Laden versucht da seine Maßnahmen durchzuführen. Und die Maskenpflicht ist jetzt so in U-Bahn und S-Bahn. Auf jeden Fall im öffentlichen Nahverkehr ist es Pflicht, Masken zu tragen. Berlin war ja auch der erste Ort, wo die Bustüren vorne zugenagelt wurden, oder? Da kamen irgendwann in der Tagesschau die ersten Bilder. Ja, das stimmt. Man muss seitdem sich keine Fahrkarte mehr kaufen beim Fahrer. Naja, also die haben zuerst die Bustüren zugenagelt und das hat jeder Busfahrer irgendwie anders gelöst. Also manche haben sich da so richtig verbarrikadiert, andere hatten schon so eine halbprofessionelle Folie, die anderen haben so mit Absperrband, einer hat so sein Fahrrad quer durch den Bus gelegt, damit keiner zu ihm vordringt. Und also da gab es auch wieder so individuelle Lösungen pro Busfahrer. Und ich glaube, das wird alles mit der Zeit erst so professioneller. Also diese Professionalität und Vereinheitlichung, das sieht man wirklich unterschiedlich. Man sieht erst viel Improvisiertes und mit der Zeit wird es professioneller. Gibt es eigentlich schon eine Schwarzfahrzunahmestatistik in Berlin? Das hätte mich auch. Davon weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird einfach wenig kontrolliert. Deswegen bin auch neulich mal Zug gefahren, also nach Brandenburg. Man darf ja, glaube ich, auch gar nicht mehr so weite Strecken fahren. Das heißt, ich habe es auch noch gar nicht probiert. Also ich bin mit einem Regionalexpress gefahren, der bis Rostock gefahren wäre. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da einfach drin sitzen geblieben wäre. Ich musste in Oranienburg aussteigen. Die Masse der Mitfahrenden ist auch in Oranienburg ausgestiegen und der Zug fuhr dann nahezu leer nach Rostock weiter. Und ich habe mir da noch eine Fahrkarte schön gekauft und so, aber es war wirklich weit und breit keinen Schaffner zu sehen. Und da fiel mir das dann wieder ein, dass ich gehört hatte, dass gar nicht mehr kontrolliert wird in den Zügen. Aber interessanter finde ich tatsächlich, was ist, wenn man weiterfährt, ob dann irgendwann so an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern so eine Zollkontrolle kommt und dann alle rausgeworfen werden, die nicht in den Zug gehören und wo das nicht im Ausweis steht, dass sie in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, oder ob man dann erst in Rostock am Bahnhof aufgegriffen wird, oder ob es dann Strandwächter gibt, wenn man nach Warnemünde sich weiter durchschlägt. Das fände ich spannend, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Da kommst du nur noch mit dem Reisepass weiter dann an der Grenze zu Mecklenburg. Wahrscheinlich, also, oder halt gar nicht. Ich glaube halt gar nicht. Also ich habe gehört, Mecklenburg lässt niemanden rein. Und ich glaube, es passiert dann so, dass man irgendwann angehalten wird und zurückgeschickt. So, das ist so das, was ich gehört habe. Aber ich habe nicht in Berlin probiert. In Berlin ist ja auch das Problem, da gibt es ja auch wahrscheinlich viele systemrelevante Pendler und Pendlerinnen, die ein bisschen weiter wegpendeln oder so, als in Leipzig das üblich ist oder so, könnte ich mir vorstellen. Also ja, Leute, das, die jeden Tag 100 Kilometer da reinpendeln oder so. Ja, genau. Das sind ja dann die Leute, die in diesem Oranienburger Zug zum Beispiel saßen. Was jetzt mit weiterem Pendeln ist, zum Beispiel so Düsseldorf, Warschau oder sowas, das weiß ich nicht. Aber diese Pendler, das läuft, glaube ich, ganz normal weiter. Da gibt es auch, glaube ich, keine Einschränkung. Ich glaube, auch zwischen Berlin und Brandenburg gibt es da keine großen Probleme. Aber wie gesagt, zum Beispiel jetzt nach Sachsen zu fahren, wäre schon wieder problematischer, glaube ich. Also ich habe das ja familiär, dass ich demnächst mal nach Leipzig fahren wollte. Aber wir haben uns schon so verständigt, dass man das wahrscheinlich verschieben muss. Aber wie das durchgesetzt wird, wie gesagt, wahrscheinlich durch Straßenkontrollen oder sowas. An den Bahnhöfen, aber nee, ich habe auch noch nichts gesehen. Ich war aber auch seitdem nicht mehr am Bahnhof irgendwie, weil... Nee. Wäre mal interessant, ob man einfach vielleicht jetzt so eine Deutschlandrundfahrt macht, ohne sich eine Fahrkarte zu kaufen und ohne von Mitreisenden behelligt zu werden. Und also nur halt immer, wenn der Zug dann in die Städte reinfährt, steigen vielleicht ein paar Pendler zu, aber sonst hat man die absolute Bahncard 1000 und fährt also quasi Urlaub im Inland. Ja, wahrscheinlich wird das so mit verdachtabhängigen Kontrollen dann gelöst, wie genauso wie mit der Migration an sich, wo ja auch die Grenzer nicht mehr unbedingt an der Grenze stehen, sondern im Inland und dann dich genau da rausfischen, weil du so verdächtig aussiehst und zu sehr nach Berliner aussiehst an der Ostsee oder so. Genau, ja. In Stuttgart. Hey, Berliner! Thank you. Vielleicht schwenken wir jetzt unauffällig um zum Thema Pflege. Du bist ja auch in der Altenpflege tätig in Berlin. Hat sich da für dich jetzt was geändert? Wir hatten vor 2 Wochen zum letzten Mal gesprochen. Ist jetzt da mehr so eine Gefährdungssituation irgendwie angekommen bei euch so in der Pflege? Oder ja, dafür? Es hat sich also bei uns ganz speziell in der ambulanten Krankenpflege gibt es noch keine sehr großen Änderungen. Also wir arbeiten weiterhin unter diesen verschärften Hygienebedingungen und mit Mundschutz. Und es gibt eben bei uns in der Station jetzt noch keine bekannten Fälle. Und also es gab schon so 2 Quarantänefälle bei den Mitarbeitern, unter anderem war ich einer, aber das hat sich ja dann als negativ sozusagen herausgestellt. Aber man merkt es schon, also weil zum Beispiel mehrere Heime in Berlin betroffen sind und jetzt geräumt werden mussten von der Feuerwehr, zuletzt in Lichtenberg 1. Und da ist es dann schon so, dass ja, dass dann immer sofort gleich ganz viele Fälle, also es wird so eine Person, so Bewohner oder Mitarbeitende positiv getestet und dann kommt relativ schnell raus, dass es mehrere Fälle gleich gibt und dass man da eingreifen muss. Also das scheint sich so herauszukristallisieren, dass auch die besonders vielen und schweren Fälle jetzt vermehrt in solchen Einrichtungen vorkommen, hört man auch von anderen Stellen in Deutschland, in anderen Ländern natürlich auch und noch viel dramatischer zum Teil. Genau, aber so in diese Richtung scheint es gerade zu gehen und deswegen gibt es oft so sprunghafte Anstiege auch so, das ist das Bild, was ich in den letzten Tagen so gehört habe aus dieser Richtung. Wie geht es den Menschen so, die ihr pflegt? Die sind immer noch einigermaßen entspannt. Also für viele ändert sich ja nicht viel, weil viele ohnehin recht zurückgezogen leben und wir so die einzigen Kontaktpersonen sind. Andere wiederum sind jetzt immer zu Hause, obwohl sie sonst in so einer Tagesstätte zum Beispiel waren, wo sie betreut wurden oder wo es Beschäftigungsangebote gab und Begegnungen mit anderen. Und das ist jetzt natürlich alles geschlossen und diese Leute beklagen sich schon über das Fehlen dieser sozialen Kontakte. Aber es ist jetzt noch nichts, was jetzt, wo man sagen würde, das ist jetzt gesundheitsbeeinträchtigend wegen so stimmungsmäßig oder so. Also es sind so Klagen und dass einem das leid tut. Wie weit sind eigentlich die Menschen, die ihr pflegt, so verteilt über Berlin? Also ich habe mal in Kassel halt zu Zivildienstzeiten Leute gepflegt. Da war das so quer durch die ganze Stadt durch. Ist das bei euch so ein bisschen konzentrierter dann, die Leute, die ihr pflegt? Ja, also es sind schon verschiedene Schichten und ganz unterschiedliche Leute. Also es gibt einmal so, also wir haben so Leute in Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof und Richtung Mitte so. Also es gibt auf jeden Fall schon mal einen Unterschied zwischen Tempelhof und Kreuzberg teilweise. So Tempelhof, diese Alt-West-Berliner Mentalität ist da manchmal anzutreffen. Und in Kreuzberg gibt es auch große Unterschiede zum Teil, was aber auf dem geschuldet ist, dass das manchmal Angehörige sind, zum Beispiel von zugezogenen Neukreuzbergerinnen, zum Beispiel, die ihre Eltern oder sowas nach Kreuzberg geholt haben, um die besser betreuen zu können, zum Beispiel, oder es sind Leute, die sich dort eine Eigentumswohnung gekauft haben, zum Teil. Das ist so dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuere Klientel, wo die Leute auch zum Teil schon älter sind. Und dann gibt's eben sehr viel so alteingesessene, älter gewordene Kreuzbergerinnen, die sind dann zum Teil wieder ganz anders aufgestellt, auch sozial und so. Und dann gibt's ja auch innerhalb Kreuzbergs wieder ganz unterschiedliche großzügige Altbauwohnungen, aber auch Plattenbauviertel. Und da gibt es auch wieder sehr viele Sozialwohnungen und so. Also sehr, sehr gemischtes Klientel. Also ihr sucht ja quasi die Leute zu Hause auf. Und ja, da frage ich mich immer, bei mir damals war das so, dass das in einer sehr fernen Vergangenheit lag, was die Leute so erzählt haben, was jeweils ihr früher war, von dem sie dann öfters erzählt hat. Haben. Wie ist denn das bei dir? Erzählen die auch von so einer Vergangenheit dann alle oder ist das immer eine unterschiedliche Vergangenheit, von der die Leute erzählen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt schon so viele, die jetzt, so einen Teil der Kriegszeit noch mitbekommen haben, aber das wird schon eher weniger. Wir haben eben auch sehr viele psychisch Erkrankte oder Leute mit Alkohol- oder Drogenproblemen, zum Teil auch jüngere Leute. Und das sind dann schon auch Leute, die so in den 60ern sozialisiert sind und eher sowas dann erzählen, wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählen. Und also ganz so unterschiedlich so. Und viele sind auch sehr auf die Gegenwart fokussiert oder haben wirklich sehr stark damit zu tun, ihre Probleme oder ihr Leben irgendwie im Griff zu behalten und sind deshalb sehr darauf fixiert und gar nicht so auf die Vergangenheit oder etwas ab. Ja, wie ist denn das eigentlich mit pflegenden Angehörigen oder so? Ist das bei euch oft der Fall, dass da noch pflegende Angehörige irgendwie mit dabei sind oder so? Ja, es gibt ja auch diese Kontaktsperre eigentlich und ich glaube, die meisten haben auch tatsächlich zurzeit wenig oder gar keinen Kontakt zu Angehörigen. Dazu wird ja auch geraten, aber es gibt auch Fälle, wo Angehörige so sehr mit im Boot sind, dass das jetzt natürlich auch weiterläuft. Und das finde ich auch immer sehr gut, wenn Angehörige an der Pflege beteiligt sind. Also ich habe auch mal in Heimen gearbeitet zum Beispiel und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass engagierte Angehörige eher so als Störfaktor oder Konkurrenz wahrgenommen werden oder Leute, die einem so in die Arbeit reinfuschen wollen oder so das kontrollieren wollen und dann so eine negative Stimmung gegenüber diesen Leuten entstanden ist, was ich immer schade fand, weil das ja eigentlich eine riesige Ressource ist, die den Leuten hilft und auch einen Zugang zu den Leuten schafft, den man sonst gar nicht bekommt. Leute neu auf eine Station kommt, sieht man sie ja nur in ihrer aktuellen Situation und reduziert sie dann vielleicht auch darauf und sieht gar nicht, was das wirklich für ein Mensch ist. Und diesen Zugang bekommt man über Angehörige natürlich am besten. Und durch Zusammenarbeit lässt sich auch viel besser die Betreuung gestalten. Die Blumen, die sie im Garten. Ja, vielleicht kommen wir jetzt nochmal, wo wir in Berlin gerade sind, zu Bildern, zu Fotos, die du machst. Das traurige Sonntagsbild. Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen, dass du da, wie hast du das angefangen? Du hast jetzt möglicherweise einen Verlag und für eine Buchpublikation für dieses traurige Sonntagsbild. Also das ist tatsächlich auch entstanden auf so einer Tour, die ich gefahren bin. Ich bin ja immer mit Fahrrad, bin ich ja meistens in Kreuzberg unterwegs, manchmal auch mit Auto, kommt jetzt auf die Entfernung an oder aufs Wetter. Da ist man schon viel unterwegs und kommt so durch Hinterhöfe und da habe ich einmal so ein Gebilde fotografiert. Ich hatte vorher auch schon sehr viel fotografiert, einfach mit der kleinen Kamera, die am Mobiltelefon ist. Und dieses Gebilde, ja, das, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Vogelhaus oder etwas Ähnliches, sah auf jeden Fall extrem traurig aus. Und ich habe dann immer so kurze Geschichten oder einfach nur Titel für die Bilder gesucht. Und ich wusste absolut nicht, was ich dazu sagen sollte, aber es war eben Sonntag und deswegen habe ich es dann einfach das traurige Sonntagsbild genannt. Und da es so viele Motive gibt, die dazu passen, zu diesem Titel, gab es am nächsten Sonntag gleich das nächste. Und seitdem gibt es jeden Sonntag das traurige Sonntagsbild. Und das gab es immer zuerst in dem bekannten sozialen Netzwerk, wo die älteren Leute sich so versammeln. Und aber dort habe ich das dann irgendwann aufgehört und bin dann jetzt mit diesem Projekt zumindest dahin gekommen, wo die etwas hipperen, jüngeren Leute, also inzwischen sind sie da auch nicht mehr, also das heißt Instagram, das sind ja die jungen Leute zwar jetzt schon noch, aber hauptsächlich sind sie ja auch schon wieder abgewandert zu noch hipperen, noch trendigeren sozialen Netzwerken, die dann aber selbst mir irgendwie zu albern sind, obwohl dieses ganze Facebook und Instagram ja auch schon furchtbar peinlich ist. Aber ja, das können wir dann rausschneiden. Ja, Berlin, Berlin Stadt der Melancholie auch. Wie viele Bilder hast du denn jetzt eigentlich insgesamt da geknipst oder so? Hast du das irgendwie mitgezählt? Das läuft so ungefähr seit 3 Jahren und es ist jeden Sonntag eins, beziehungsweise nein, inzwischen sind es sogar jeden Sonntag 3 Bilder, weil diese Seite bei Instagram hat immer so 3 Bilder nebeneinander Ansicht und deswegen mache ich da immer so 3 Bilder, die zueinander passen jeden Sonntag. Und dort läuft das erstaunlich gut. Und jetzt kam neulich eben diese Anfrage, da einen Kalender draus zu machen, einen Wochenkalender. Und der wird tatsächlich im Herbst erscheinen. Also als Wochenkalender mit Postkarten. Postkartenkalender für jede Woche eine Postkarte, die man dann auch als Postkarte versenden kann. Das wird eine sehr schöne Sache. Ich bin gerade dabei, die Bilder dafür herauszusuchen. Aber wie viele das insgesamt sind, also auf jeden Fall über 300. Aber so viele werden dann nicht. Der Kalender wird nur 52 Bilder beinhalten. Ja, wer hätte gedacht, wozu dieses deprimierende Grau von Berlin noch alles gut ist. Also, manche sind auch erstaunlich blau. Ist ja auch, ich erwische mich dabei, dass ich zurzeit irgendwie immer mehr fröhliche Bilder mache. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr gut drauf genug, knipse ich in letzter Zeit so blühende Bäume und blauen Himmel und sowas. Das stimmt nicht mit mir. Sollte sich mal untersuchen lassen. Aber irgendwie ist ja dieser blaue Himmel ja auch ein Anzeichen des Klimawandels und so gesehen. Das stimmt, auch eine ziemlich traurige Sache irgendwie. Also man freut sich und hat gleichzeitig auch schon wieder so ein schlechtes Gefühl dabei. Also es war jetzt wirklich im April, war es schon wirklich erschreckend. Jeden Tag diese, also ich habe es auch auf den Fotos tatsächlich gemerkt, dass man so ein Foto macht in Kreuzberg und sich das danach anschaut und denkt, man hat das so im Urlaub in Südspanien gemacht oder so. Dieses Licht, das war schon phänomenal. ja, die Gärten verdorren auch irgendwie. Also mein Garten wächst zwar immer noch, weil der immer wächst, zumindest Brombeeren und ähnliche Gewächse. Ja. Aber also eine gewisse Trockenheit ist hier in Leipzig auf jeden Fall zu verspüren. Irgendwie ist das in Berlin auch so wahrscheinlich. Auch du hast da auch einen Garten, oder? Ja, absolut. Hier ist es auch so, ja. Da, ich glaube, man muss sich jetzt wirklich auf Pflanzen spezialisieren, die in Südeuropa heimisch sind und die nahezu kein Wasser benötigen. Jetzt hat es ja mal 2 Tage geregnet, aber auf lange Sicht brauchen da Lösungen. Ich denke, dieser Lockdown sollte einfach verlängert werden um 5 Jahre und alles, was noch arbeitet, sollte sich auf die Umwälzung der Produktion richten, hin dazu, dass das alles noch gerettet werden kann. Hm. Ich bin ja kein Energieexperte, aber auf jeden Fall sind die Mittel garantiert vorhanden, so zu wirtschaften, dass man den Planeten nicht weiter damit zerstört. Hm. Ja, für die Emissionen ist das auf jeden Fall jetzt eine gute Zeit. Auch über Leipzig sieht man das irgendwie, dass doch weniger Flugzeuge am Himmel sind, obwohl ja die Frachtflugzeuge irgendwie andererseits wieder zugenommen haben. Also ich habe auch gerade das Gefühl, dass ja alle Leute jetzt Päckchen mit der Post täglich sich zusenden lassen, weil ich allerdings auch im Erdgeschoss wohne und bei mir die Briefträger immer klingeln. Also das ist ein großer Nachteil, wenn man im Erdgeschoss wohnt. Und naja, und du machst ein Geschäft da auf eine Filiale. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, aber damit würde ich das ja auch wieder unterstützen. Diesen Nein, darfst du nicht machen. Obwohl ich mich auch schon dabei erwischt habe, dass ich etwas mit der Post bestellt habe. Also das ist natürlich auch schwierig zu vermeiden. Na gut. Ja. Aber es gibt auch gar keine Chemtrails. Ich frage mich, wo die jetzt sind, weil eigentlich bräuchte man sie ja jetzt genau. Ne? Die sollen doch die Sonne so ein bisschen weghalten von uns. Und jetzt machen sie gar nicht mehr. Vielleicht liegt es doch am Luftverkehr und nicht an der, wer macht die eigentlich? Die Chemtrail-Industrie. Ja. Höchstwahrscheinlich was Lustiges passiert und zwar, ich habe dringend so einen Schaumstoffüberzug für mein Mikrofon gebraucht und habe das dann im Internet bestellt und das wurde dann aber sehr lange nicht geliefert und als es dann geliefert wurde, nach 2 Monaten oder so, habe ich gesehen, dass es direkt aus Wuhan angeliefert wurde. Es war wirklich so ein 5 Gramm schwerer Schaumstoffüberzug, den ich im guten Glauben im Internet bestellt hatte, dass das irgendwie von einem Markt da mir geliefert wird. Aus Halle oder was weiß ich woher. Und dann kam das direkt aus Wuhan, ein 5 Gramm schwerer Schaumstoffüberzug, der in so einem kleinen Päckchen geliefert wurde. Also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie unbedacht manchmal, wenn man im Internet was bestellt, denkt man nicht direkt daran, dass das dann tatsächlich aus China direkt angeliefert werden muss. Das war im Januar oder Februar, ja. Und seitdem ist das Virus auch hier unterwegs. Ja, dieser Schaumstoffüberzug. Hast du den für deinen Mundschutz verarbeitet? Ja, also ich sehe auch meine Spuren immer hier, also überall, wo ich war, da sind dann die Erkrankungszahlen angestiegen. Ja, also darüber hat sich Pressekonferenz des RKI verpasst, als es um den Schaumstoffbezug ging. Man hat immer nur von den Skifahrern gehört, leider, aber. Ja, und viel zu wenig von Schaumstoffüberzügen aus Wuhan. Aber das ist ja wirklich ein Phänomen. Ja, weißt du, diese Schaumstoffüberzugfabrik ist vielleicht direkt neben diesem Labor, wo die Fledermäuse gezüchtet werden. Genau, ja, neben dem Labor und dem Markt, wo sie dann verkauft werden. Nein, da werden gar keine Fledermäuse, oder? Ach, ich weiß es alles nicht. Man müsste in Wuhan wohnen, um es zu wissen. Ja. Wir wissen es nicht. Wolltest du schon mal nach China fahren, gerne, in deinem Leben? Bis jetzt? Nein, es hat mich nicht gezogen bis jetzt, aber ich würde es machen. Transsibirische Eisenbahn, sowas. Also vorher. Aber da kann man ja dann auch nach China. Es fährt ja angeblich auch ein Zug täglich von Leipzig nach China, der irgendwelche Autos dahin fährt. Also der fährt eine Woche lang, fährt aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag und fährt dann 7 Tage lang irgendwie bis an die chinesische Grenze und dann wahrscheinlich noch weiter bis nach Wuhan wahrscheinlich. Da habe ich mir auch mal überlegt, wenn man sich da so heimlich drauf schmuggeln würde, aufs Dach von einem Auto. Ja, bräuchte ein bisschen Verpflegung, auf jeden Fall ein paar Erdnüsse oder sowas, sehr viel. Die 7 Tage zu überstehen dort. Sieben Tage, ja? Ist ja gar nicht so viel. Ja, ist erstaunlich. Da kann man sich eigentlich 7 so Gemüseboxen und für die letzten Tage dann Nüsse, damit sich auch, weil das Gemüse wird ja dann auch schlecht. Ich denke, Kaffee kochen wird man sich wahrscheinlich schon wollen, dann da auf diesem Dach. In Novosibirsk kann man umsteigen, obwohl da beginnt dann bestimmt erst der interessante Teil. Ja, wie gesagt, das sind halt so Orte, würde ich schon noch mal hin. Auf jeden Fall, die Transsibirische Eisenbahn fährt ja dann, glaube ich, nach Vladivostok, oder? Obwohl heute auch jemand geschrieben hat, er möchte auch einen Podcast machen und die Voraussetzung ist einfach, zu allem gar nichts zu wissen und so vollkommen ahnungslos zu sein, was alles Mögliche. Sobald irgendjemand irgendwas weiß, ist er schon ungeeignet sozusagen. Also auch nicht schlecht. Immerhin hast du die Reise nach Petuschki wahrscheinlich sogar 10 bis 20 Mal durchgelesen oder und auch auf der Karte nachvollzogen, ja, das stimmt, aber es ist nicht so weit. Wahrscheinlich so Berlin-Oranienburg, so vergleichbar ungefähr. Im Kursker Bahnhof nach Pietuschki über Elektrugli und Kilometer 152. Das war jetzt auch schon wieder falsch, wahrscheinlich, aber so die Richtung. Wann hast du das Buch zum letzten Mal gelesen? Wahrscheinlich vor circa 10. Ja, 15. Jahre. Lange her, ja, das stimmt. Ja, es hat auch jedes Buch seine Zeit, glaube ich, irgendwie, ne? Jetzt sind so wieder andere Bücher dran. Zuletzt habe ich, wie ich schon erwähnte, Die Pest nicht mal gelesen, sondern gehört per Hörbuch. Das war sehr interessant, weil ich hatte das schon mehrmals angefangen, aber nie zu Ende gelesen und jetzt habe ich es mal zu Ende gehört. Und doch, das nimmt schon wieder, man muss wirklich sagen, das Buch nimmt alles vorweg, was jetzt wieder hier zu beobachten ist. Mit dem Unterschied, dass die Krankheit jetzt so eine andere Qualität und eine andere Konzentration hat. Also gut, wenn wir jetzt in New York säßen, dann hätte es dann nochmal so einen anderen Zugang, schätze ich, weil dort ist die Situation vielleicht sogar schon noch viel mehr vergleichbar als hierzulande zurzeit. Aber ja, also da ist alles drin. Ne? Da sind die Zweifler, die Leugner, die Leute, die möglichst schnell viele Maßnahmen durchsetzen wollen, Leute, die das bremsen, Leute, die das vertuschen wollen und so weiter. Also diese ganze Entwicklung ist da haargenau beschrieben. Und es geht auch um eine Krankheit, um die Pest. Es geht um die Pest, genau. Aber es ist wohl ein Symbol. Es ist ja auch in der Zeit des Faschismus geschrieben worden. Aber es trifft ganz gut diese Entwicklung, finde ich. Ich habe mir neulich auch viel Mühe gegeben und habe Ausflug ins Gebirge von Franz Kafka gelesen. Das ist nicht ganz so dick, glaube ich. Das ist eine kurze Geschichte, wo er mit lauter Niemand ins Gebirge geht. Und der letzte Satz ist: Ein Wunder, dass wir nicht singen. Ja, genau. Daran kann ich mich noch erinnern. Das finde ich ganz toll. In weniger anspruchsvolle, weil kürzeres Erzählung auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch sehr passend zu irgendwie dem Gefühl in der Gegenwart. Ja. Ein Ausflug mit lauter Niemand. Plötzlich. Auf den Trost der Welt, in einem Zimmer in der Vorstadt, vom Herumgehen in trunkenen Gewändern auf verwelkten Gärten. Bis es wieder so weit ist, bis es wieder so weit ist, bis es wieder, bis es wieder so weit. Bis es wieder. Ja, Berlin waren wir zuletzt stehen geblieben. Die Flughäfen, von denen gibt es Neuigkeiten, oder? Bald kann man auch den neuen Flughafen, den BER, dort aufsuchen. Oder warst du eigentlich schon mal da? Kann man den schon, ich war schon mal da. Angucken oder so? Ja, man kann den schon an. Er ist schon seit Jahren fertig. Also von außen sah er wirklich schon aus, als könnte man ihn jeden Moment in Betrieb nehmen. Nur innen klappte offenbar nicht alles, so wie es sollte. Aber gestern oder vorgestern, hört, hört, ist die große Entscheidung gefallen. Dieser Landkreis, Dahme Spreewald, glaube ich, hat diese Freigabe erteilt. Also daran ist es immer gescheitert. Und jetzt soll der tatsächlich öffnen. Und dazu kommt dieser Lockdown jetzt. Und aus diesem Grund, weil Tegel wirklich kaum noch ausgelastet ist. Ich habe heute ein Flugzeug gesehen. Also dazu muss man wissen, ich wohne ja hier in dieser Einflugschneise dieses Flughafens. Und im Normalfall fliegt hier alle 2 Minuten ein Flugzeug vorbei. Es ist jetzt, die sind schon noch so ziemlich hoch, aber trotzdem sehr laut. Und im Sommer war das schon oft extrem. Also das eine Flugzeug ist weg, dann fängt das Geräusch von dem nächsten an, wird langsam lauter und so weiter. Heute den ganzen Tag eins gesehen und weil es so wenig los ist, wollen die den Flughafen tatsächlich jetzt temporär, heißt es erstmal, ab 1. Juni dicht machen. Und das ist natürlich für alle Weddinger, Pankower und Tegeler eine gute Nachricht. Also sicher gibt es ein paar Leute im direkten Umfeld, die da jetzt traurig sind. Es gibt immer so Freaks, die gab es, glaube ich, auch damals in Tempelhof, die dann, obwohl sie da direkt im Fluglärm wohnen, das gerne behalten wollen, weil sie da nostalgische Gefühle bekommen. Aber ich glaube, die Mehrheit freut sich, dass das endlich vorbei ist. Weil bei mir war das ja 2011 schon, kam diese Nachricht, Tegel macht zu, und da wohnte ich auch schon hier und habe mich damals schon gefreut. Und dann ging dieser ganze Mist los, der jetzt seit Jahren immer wieder absurdeste Meldungen, was es für Geld verschlingt, also wo es schon gar keine Satire mehr gibt, die das übertreffen kann. Und jetzt endlich scheint es tatsächlich soweit zu sein. Weil wenn der BER dann öffnet, braucht Tegel, glaube ich, nicht wieder aufzumachen. Bist du jemals von Tegel geflogen oder bist du überzeugter Nichtflieger? Ja. Doch, ich bin da auch schon losgeflogen und habe auch schon Leute hingebracht, die dort losgeflogen sind. Eigentlich an sich, der Flughafen ist nett, der ist so klein und kompakt. Also das, woanders wäre, hätte ich vielleicht nichts dagegen, aber Nein, es ist so mitten in der Stadt drin und so. Es muss nicht sein. Ich fliege auch sehr selten. Aber wenn, ich bin die paar Male, die ich jetzt geflogen bin, zweimal von Schönefeld und zweimal von Tegel oder so ähnlich. Irgendwie so. Ich finde es nicht schlimm, wenn man da mit der Bahn nach Schönefeld fährt und von dort aus dann. Vielleicht wird ja noch so eine Schnellverbindung gebaut. Wird, glaube ich, sogar, dann, wo man dann vom Alex in 3 Minuten am BER ist mit, weiß ich nicht, Katapult oder sowas. Auf jeden Fall spektakulärer als der Leipziger Flughafen, aber. Aber da fliegen doch dafür diese ganzen DHL-Flieger los, ne? Ja, ich habe ja mal 2 Wochen bei DHL gearbeitet, also zur Probe war das. Und da wurden uns auch immer diese ganzen Flugzeugabsturzfilme gezeigt. Also weil es darum ging, eben diese Flieger zu bepacken, die Päckchen da so zu stapeln, dass das Flugzeug nicht ins Ungleichgewicht gerät. Und dann wurden uns dann immer diese Absturzfilme gezeigt, wo halt die Flugzeuge irgendwie dann in Schieflage geraten und dann halt in, ja, in irgendwelche bewohnten Gebiete reinstürzen und riesige Stichflammen. Ob das so schlau ist, so unterbezahlten Leuten solche Videos zu zeigen. Also ich habe aber in eine von diesen, übrigens fällt mir jetzt gerade eine von diesen absurden Meldungen in diesen 10 Jahren dieses Theaters war ja jetzt, dass einmal die Meldung kam, ich weiß nicht, wer hat das denn gesagt? Ich glaube, der Bundesverkehrsminister sogar, dass die Berliner doch einfach ab Leipzig fliegen sollen und dass sie den Flughafen in Leipzig einfach noch ein bisschen ausbauen und eine schnelle Zugverbindung von Berlin nach Leipzig bauen und sich damit diesen ganzen BER-Quatsch sparen. Aber das wurde dann zum Glück auch schnell wieder verworfen. Oder es war eine dieser Meldungen, die da kursierten. Sehr merkwürdig, obwohl der eben wirklich ja seit Jahren fertig ist. Es ging ja wirklich um Brandschutz, was natürlich wichtig ist, klar. Man hatte immer nur so Kabelgewirr gesehen in den Fernsehberichten darüber, wie sie die Kabel wusste. Die Architekten entlassen wurden als Sündenböcke sozusagen und die dann die ganzen Pläne mitgenommen haben. Und ich glaube, deswegen hat das bestimmt so lange gedauert, weil die das alles erst wieder rekonstruieren mussten und nicht wussten, wer was wo hingebaut hat. Ein Elend. Ja. Thank you. Mädels neben dem Feuer. Du dachtest, yeah, die bin ich los. Die scheiß Helikopter-Eltern bin ich los. Aber weißt du was? Wenn du nachts schlafen gehst neben deinem Lagerfeuer und denkst, oh, ganz allein bin ich hier, ganz allein, weißt du was? Dann bin ich hinter dir in einem Busch. Ich bin hinter dir und erzähl dir süßliche Gute-Nacht-Geschichten. Ich warte drauf, dass du einschläfst, denn ich bin immer da. Ich bin immer da. In Leipzig gibt es keine Straßenschlachten? Doch, es gibt mehrere Demos und auch mehrere Aufrufe, mehr oder weniger ja. Gruppen. Also, aber, also das Letzte, was in Leipzig eigentlich interessant war, war eine Demo, die war zum Fridays for Future halt, wo sich 500 Leute vor einer Bäckerei angestellt haben in einer ordentlichen Schlange, weil sie eben diese Kundgebungsverbot damit umgehen wollten. Haben sie sich einfach vor einer Bäckerei angestellt und dabei Schilder hochgehalten, was ich eigentlich eine ganz gute Idee fand, eigentlich so. Hat das geklappt, oder? Ja, das hat geklappt. Also die haben ja alles eingehalten, die haben eingekauft halt, weil Einkaufen ist ja erlaubt. Also als Demo wäre es ja im Moment immer noch nicht erlaubt. Man müsste halt diese teuren Masken tragen und außerdem seine kompletten Namen und Personalien vorher auch angeben, was hier in Leipzig gerade so ein Problem ist, weil die meisten linken Demos wollen natürlich nicht ihre Personalien unbedingt da bekannt geben. Ja. Und auch aus Datenschutzgründen natürlich ist das fragwürdig. Ja. Sich irgendwo anzustellen in der Innenstadt ist dann natürlich eigentlich eine ganz gute Idee, um das so zu umgehen. Aber ich frage deswegen, weil in Potsdam haben die das auch gemacht und sind dabei aber dann trotzdem, ist es dann aufgelöst worden. Und das war die gleiche Aktion im Prinzip, aber das ist dann eben trotzdem als Demonstration gewertet worden und aufgelöst. Hm. Also die hatten die Idee auch in Potsdam. So. Hm. Ja, das habe ich gehört. Ich weiß. Aber es ist ja toll, wenn es in Leipzig geklappt hat. Hier gab es ja auch diese schöne Demo an der Volksbühne von den Esoterikern. Das waren so diese ganzen gesammelten Internet-Trolle auf einem Haufen, so 1000 YouTuber vor der Volksbühne. Da hatte jeder, glaube ich, so ein Grundgesetz dabei und eine Yogamatte und die haben sich dann da hingesetzt und meditiert und die Gedanken sind freigesungen und sind da hingekommen, um das Grundgesetz zu retten vor den schrecklichen Maßnahmen, die gerade passieren. So was gibt es in Leipzig, glaube ich, inzwischen auch irgendwie in der Innenstadt irgendwo, aber glaube ich in relativ geringem Umfang halt. Aber. Ja, das ist sowas bisschen wie dieser Montagsmahnwachen Reloaded, habe ich das Gefühl, nur eben mit der ganzen Entwicklung noch, die es seitdem gegeben hat. Also damals war das ja vielleicht vielen noch nicht ganz so klar, was das jetzt ist, diese Mahnwachen. Weil die hießen ja damals auch Mahnwachen für den Frieden und das schien ja für viele erstmal eine ganz gute Sache zu sein, obwohl auch eigentlich schon klar war, dass das eigentlich diese ganzen Esoterik-Verschwörungsseiten sind oder Leute, die betreiben, die sich da treffen. Aber es sind, glaube ich, immer noch sehr viele hingegangen mit so einer guten Absicht da so für den Frieden zu demonstrieren und haben sich, glaube ich, auch so Teile der Friedensbewegung mit angeschlossen und so. Aber jetzt ist das, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen klarer, woher das kommt, so diese, weil die sind ja auch vollkommen gegen diese ganzen Maßnahmen. Also weil jetzt mal so 3-4 Wochen die Leute zu Hause bleiben sollen, weil gerade einfach eine gefährliche Pandemie im Gange ist, an der auch tatsächlich, man muss nur mal in die USA gucken, wie viele Leute da jeden Tag sterben. Da sind jetzt schon mehr Leute gestorben als im Vietnamkrieg, habe ich jetzt gehört, in den USA. Und die gehen da hin und sagen wie Boris Palmer, naja, das trifft eh nur alte Leute, die sowieso bald gestorben werden. Also schon. Aber die Demonstrationen gibt es ja auch in den USA, also das ist inzwischen eine weltweite Bewegung auf jeden Fall. Diese Alex Jones, ne? So, ja, diese Infowars. So Leute sind das ja hier auch so ein bisschen, diese Alternativen, die sogenannten alternativen Medien, die einzigen, die noch was machen gegen die Diktatur, die bald ausbricht. Weil der Auflauf ist ein bisschen unübersichtlich. Marodierende Polizeieinheiten, schwer bewaffnet mit Kameras, Helmen und keinen Mund-Nasen-Schutz, Masken. Scheinbar ist der Seuchennotfall für die Berliner Polizei schon beendet, keine Ahnung. Also einzelne Hausbesetzer schauen aus den Fenstern ihrer legalisierten Hausprojekte. Also stehe am Berliner Bahnhof und es ist sehr unruhig und unübersichtlich. Aber so war es ja angekündigt, ne? So ein bisschen. Also hier ist ein Hubschrauber und sehr, sehr viele, viele, viele Polizei. Kreuzberg oder Görlitzer Bahnhof? Ja, Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg, eine Station vom Cottbuser Tor entfernt. Und ja, das scheint so das meiste gerade zu sein. Es wurden ja dezentrale Aktionen angekündigt, weil größere Demonstrationen verboten waren. Ich glaube, nur Demonstrationen mit Teilnehmern bis zu 20 Personen waren erlaubt. Und die Polizei hatte dann die Aufgabe einzuschätzen, ob die Polizei und das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt, ob das bei dieser Anzahl bleibt oder ob das die übersteigt, und dann wurde es sofort verboten sozusagen. Ja, hier in Leipzig war das ein bisschen anders. Da war auch nur bis 25 Personen erlaubt, aber dann standen immer 500 Leute drumherum oder so. Also 25 Leute waren angemeldet, mussten ihre Personalien abgeben. Und rundherum waren dann aber noch viel mehr Leute dann immer. Ja, es war auch dezentral an sich in Leipzig an mehreren Orten. Angeblich auch vor Bäckereien wieder mit diesem Schlange-Stehen-Konzept, das wieder aufgegangen ist so ein bisschen. Das berühmte Bäckereischlangen. Hier laufen gerade Musikgruppen vorbei oder Fahrradmusikgruppen. Eigentlich sieht es ganz ruhig aus im Moment. Sind irgendwie auch alle weg jetzt inzwischen. Vielleicht muss ich mich auch woanders hin bewegen. Das sind die Tücken der dezentralen Konzepte, dass man immer nicht genau weiß, ob man am richtigen Ort der Dezentralität ist. Ja, genau. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Gab es das nicht in Berlin, dass da immer auch so eine Demo zum 1. Mai in irgendeinem Villenviertel war oder so? Oder das sollte dieses Jahr auch stattfinden, aber ich habe noch nicht gehört, was da genau passiert ist. Das war immer in Grunewald. Aber es war eine sehr gute Idee. Die sind dann immer schon mit mehreren tausend Leuten durch Grunewald gerannt. Aber jetzt passiert das, was hier immer an jedem 1. Mai passiert. Es gibt keine erkennbare Aktion. Aber es rennen irgendwie riesige Gruppen von Polizisten durch die Menge und dadurch entsteht so ein Eindruck, als wäre so eine totale Eskalation gerade Eskalieren, eine Eskalation am Eskalieren. Dabei ist in Wirklichkeit meistens gar nichts los, ne? Obwohl da jetzt doch irgendein Geschrei ist, aber ja genau, das ist so eine Zerstreuungstaktik. Die laufen dann immer mit so einer martialischen Trupps durch die Menge, zerschlagen alle Flaschen und zerstreuen am Ende so die Menge irgendwie so. Ne? Das ist so dieses Mengenzerstreuungskonzept, glaube ich. So wie ich das beobachtet habe jetzt öfter mal. Bist du überhaupt noch da? Ich bin da, genau. Gab es in Berlin eigentlich auch wieder so eine Hygienedemonstration oder so? Ja, gab es auch wieder, habe ich gehört. Aber ich bin auch ganz kurz einmal vorbeigefahren. Aber ich musste ja heute arbeiten, deswegen habe ich das nur kurz auf dem Arbeitsweg gesehen. War auch alles so großflächig abgesperrt. Ich glaube, da ist nicht viel passiert und ja, keine Ahnung. Wieso heißen die überhaupt Hygienedemonstrationen oder haben die auch einen anderen Namen noch? Ja, Hygienedemo heißt das, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, warum, wie das gemeint ist mit dem Hygiene. Hörst du was? Ja. Ja. Aus die Polizei! Gut, Berlin! Aus die Polizei! Ja, das sind hier so die Soundkulisse. Da gibt es eine kleinere Ansammlung von Leuten, die halten hier auch alle nicht mehr den Abstand, der eigentlich gehalten werden soll. Ich müsste es irgendwie versuchen, wir sind auch sehr viele Journalisten jetzt, also ich muss sehen, dass ich den Abstand halte. Ich gehe mal ein Stück rückwärts. Jetzt kommen hier so Fahrzeuge von der Polizei reingefahren. Ich stehe hier so zwischen zwei Autos. Da kann mir vielleicht nicht passieren, hoffe ich. Jetzt braucht es auch. Also es ist alles genau wie angekündigt, wird es jetzt umgesetzt. Also die Planung hat wirklich hundertprozentig funktioniert. Jetzt ist ja so ein roter Rauchtopf angezündet worden. Jetzt kommt eine Menge, die sich hier langsam in meine Richtung bewegt. Oh Gott, hast du deinen Mund-Nasenschutz dabei? Ja, mein Nasenschutz, genau. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen... jetzt habe ich mich doch ein bisschen... Ja, die haben sich da so aufgestellt. Jetzt ist halt blöd immer jetzt mit dem Fahrrad, ne? Also Fahrrad ist doch Fluch und Segen zugleich in solchen Lagen, weil einerseits kommt man gut schnell von einem Ort zum nächsten, aber andererseits ist es einem dann in manchen Situationen auch so ein bisschen ein Klotz am Bein. Zum Glück ein Klotz mit Rädern. Ich hoffe, dass... Du hat jetzt eigentlich zu der Kundgebung da aufgerufen, wo du gerade bist. Ist das so ein Bündnis? Ich glaube, das ist auch so allgemein, so Gruppen haben ab 18 Uhr zu Aktionen aufgerufen. Wir holen uns den Kiez oder wollen überall den Kiez mit unseren Botschaften fluten. So, das habe ich gelesen. Aber wo genau, weiß ich jetzt auch wieder gar nicht mehr. Jetzt hat es geknallt. In Leipzig gab es auch Hausbesetzungen. Heute in Groß-Zschochau wurde ein Haus besetzt. Und gestern auch schon, die haben sich auch auf Berlin bezogen. Da gab es ja auch schon vor einer Weile dieses Hausbesetzer-Offensive sozusagen März, glaube ich. Und hier in Leipzig, das gehört noch zu diesem Housing Action Day, der vor einer Weile war. Ah, sehr gut. Es war aber nicht das Haus, in dem ich mal gewohnt habe, in Klein-Tschochau, ne? Nein. Groß-Tschochau, es war so ein seltsames Bürogebäude da. Das steht, glaube ich, irgendwo da an der Dieskau-Straße. Nein. In der, da so dahinter. Ich habe nicht in der Dieskau-Straße in einem Bürogebäude gewohnt. Das war in so einem Hinterhof. Es kommt hier ganz viel Polizei und Krankenwagen und wieder rennende Polizisten. Ja, ich bleib hier mal stehen, bevor ich mich mitten in die Menge mit dem Fahrrad begebe. Das ist wahrscheinlich nicht so schlau. Bleib hier einfach stehen. Aber es ist schon krass, finde ich, also so ein bisschen. Ich bin ja einmal jetzt so durch Kreuzberg durchgefahren, machte schon so den Eindruck so ein bisschen wie Belagerungszustand. An allen neuralgischen Punkten waren so Polizeiketten. Zum Teil haben sie die Leute auch gar nicht durchgelassen. Ist schon auch eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Also mich haben sie dann durchgelassen, weil ich meine Krankenpflegetour gezeigt habe. Journalisten sind jetzt ja auch, welche, die nicht verprügelt wurden. Die haben ihre Kamera noch. Wie ist denn jetzt die Gesetzgebung eigentlich in Berlin? Man darf bis zu 50 dürfen da sein und die müssen sich aber namentlich anmelden, wahrscheinlich auch 20, bei offiziellen 20 oder so. Ja. Hier in Leipzig ist, glaube ich, 25 oder so. Oh ja. Und was heißt namentlich? Ich habe ja auch gesehen, ich habe so einen Beitrag gesehen über diese Hygienedemo. Ich weiß nicht, ob das die von sich aus so wollten, damit sie nicht mit der Polizei reden müssen oder weiß nicht. Die hatten jedenfalls ihre Ausweise alle umhängen mit so Plastikschildern, so transparenten. Das ist aber nicht vorgeschrieben, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste, habe ich noch nicht von gehört. Okay. Aber jetzt wird auch wieder was gerufen. Ich könnte auch ganz kurz einmal das Fahrrad vielleicht jetzt anschließen. Dann kann ich mich zu Fuß einmal kurz da hinbegeben. Moment. So schnell vergeht, ich komme immer nur zu spät. Die Zeit Träger aller Uhren brechen, finde Omnipräsenz, die in der Unendlichkeit schwebt. Dann tust dir nicht mehr leid, dann ist es nicht mehr zu spät. Habe ich 2 Euro verloren, weil ich da einsammle. Wie viel Zeit ist es eigentlich? 90 Minuten oder? 120, eine 120er Kassette. Wow. Das wird dann mit Musik aufgefüllt. Ach so, ja. Naja, vielleicht muss es gar nicht mit Musik ausgefüllt werden, bei so vielen richtig krassen O-Tönen. Nein, aber. Ja, also wir können auf jeden Fall einiges füllen, denke ich. Ich schätze mal, das ist wieder so eine Ansammlung. Das ist auch so ein Phänomen, finde ich, von diesen Ansammlungen, dass da einfach eine Ansammlung ist und im Grunde genommen um gar nichts rum. Ne? Also irgendwo in der Mitte ist so ein Licht oder es raucht irgendwas. Und rundherum stehen Journalisten. Und ich habe das schon gesehen, dass dann einfach nur so eine Riesentraube von ganz vielen Journalisten waren, die im Kreis standen und irgendwie irgendwas gefilmt haben, so sich gegenseitig. Und drumherum bildete sich so eine immer größer werdende Menschentraube sozusagen. Ne? Also so ähnlich wird es jetzt ja auch sein. Aber ich darf ja auch nicht zu nah rangehen wegen des Abstandes. Tja, auf jeden Fall mit meinem Mund-Nasen-Schutz vor Ort. Genau. Trotzdem sehr gut zu verstehen, hoffentlich. Hält die Polizei noch die Abstandsregeln ein, eigentlich? Nein, die sind 1,50 Meter. Die sind immer diejenigen, die Abstandsregel am schlechtesten, glaube ich, einhalten, die Polizisten. Ich weiß auch gar nicht, haben die hier Masken jetzt auf? Ich glaube auch nicht. Aber die haben halt immerhin so Visiere an ihren Helmen. Also. Aber Masken haben die, glaube ich, auch keine, soweit ich das jetzt sehen kann. Nur Helme, keine Masken. Hm. So eine dieser Festnahmeeinheiten stürmt den Spielplatz, auf dem sich keine Kinder mehr natürlich befinden. Aber es ist ja voll, es ist so ähnlich, so ein bisschen wie beim Maifest eigentlich fast. Also man findet zwar immer einen Fleck, wo man genug Abstand zwischen sich und den Leuten hat, aber die anderen achten da nicht drauf. Die sind alle so sehr dicht an dicht und ja, also es ist so ein bisschen Maifest-Stimmung, so. Also Ende des Maifest-Stimmung. Wenn so die ganze Party. Wir sind doch alle jetzt wieder ein bisschen erlebnishungrig nach den ganzen Ausgangsbeschränkungen oder so. Ja, also die Party ist sozusagen vorbei und jetzt beginnt so der aggressive Teil, wo erlebnishungrige Polizeitruppen durch den Kiez laufen. Genau, so ähnlich war das ja auch immer so bei diesem Neustadtfest, ne? In Dresden. Genau, da war dann so nachmittags war alles so ganz familienfreundlich und gute Stimmung und irgendwann kippte dann immer die Stimmung und es kamen ganz viele Hooligans von Dynamo Dresden und bewarfen die Einsatzkräfte mit irgendwelchen Sachen oder so. Also hier ist so eine Bäckerei, da ist auf jeden Fall auch Licht und der Laden ist vielleicht auch geöffnet, also schwer zu sehen, doch, er ist geöffnet, eine Bäckerei, da kenne ich sogar die Leute von der Bäckerei, vielleicht bekomme ich da einen Kuchen. So, ja. Jetzt werden hier die Polizei-Abschlepp-LKWs abgezogen, weiß nicht warum, so irgendwelche größere Gerätschaften, so LKWs. Hier fährt gerade ein Radfahrer mit einer Gasmaske an mir vorbei und einem sehr großen Schild, auf dem steht, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hm. Sehr schön. Ja, das kann vieles bedeuten. Sehr dekorativ, auf jeden Fall. Genau. Hört man mich eigentlich noch? Ich habe jetzt seit längerem den Mund-Nasen-Schutz wieder. Sehr gut, also es ist keine Verschlechterung auf jeden wieder Fall. Wieder hochgezogen. Vorhin hatte ich den ganz kurz unten, weil man doch sehr schwitzt darunter. aber jetzt habe ich ihn wieder auf. Ja, jetzt hat sich das ja auch so ein bisschen zerstreut. Also ich bin auch ein bisschen weggegangen von der Menge, aber irgendwie fahren die jetzt alle wieder. Vielleicht gibt es dann wieder irgendwo anders eine Ansammlung. Ich habe jetzt aber auch wieder was Interessantes gesehen. Die Polizisten haben sich so Lichtzeichen gegeben mit einer Taschenlampe. Die haben offenbar so Morsecodes oder sowas. Morsecodes, mit denen die sich von Kreuzung zu Kreuzung verständigen. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. SOS. Ja, Polizeieinsatztaktiken. Ich glaube, die haben mit dem Morsecode einfach ihren Einsatzwagen hergerufen, dass der jetzt mal kommen soll und die wieder möglichst einsammeln. Ich bin hier auch mit dem Fahrrad im Polizeibereich. Ich hoffe, ich bin da wieder raus. Also neben so einer größeren Gruppe, die mich bewacht, stehen mir alle gegenüber und starren mich an. So 50 Polizisten, eine größere Gruppe in ungefähr 4 Meter Abstand. Das ist schon ein bisschen lustig. Sind da eigentlich auch Inhalte zu identifizieren? Also tragen die Demonstranten Schilder mit sich oder sowas? Ja, wie gesagt, vereinzelt. Also wie gesagt, dieser eine da hatte dieses lustige Schild, was ich geschildert habe. aber sonst, ja, sporadisch. Ich glaube, manche haben einfach so ganz kleine Schilder in ihren Fahrrädern. Sind viele so Einzelpersonen hier unterwegs oder in ganz kleineren Gruppen irgendwie. Leute mit sehr kreativen Mundschutzen, Bomberjacken. Okay, ich nehme jetzt mal das Fahrrad und gehe noch ein Stück, vielleicht Richtung Cottbuser Tor. Oh, so, ja. Etwas voller, mal schauen, wie man jetzt hier durchkommt. Ja, jetzt hört man was. Von hinten durch die Obacht. Danke. So, Polizeikette durchschritten. Von hinten nach vorne geht es immer, andersrum nicht. Ja. So, jetzt bin ich wieder am Görlitzer Bahnhof. Ein großes Durcheinander von Menschen und Polizei. Und konzentriert sich das eigentlich so ein bisschen auf Kreuzberg da oder ist auch in Friedrichshain was oder so? Auf Kreuzberg konzentriert, ja. Ja. Gestern im Wedding. Es ist jetzt so ein bisschen Tradition geworden, dass immer am 30. abends das im Wedding stattfindet, die Walpurgisnacht. Demo. Demo gab es ja wahrscheinlich auch wieder nicht. Das weiß ich nicht. Und am 1. Mai dann eben in Kreuzberg. Ne? Es kann sein, dass vielleicht ein paar Sachen noch in Friedrichshain stattfinden. Aber so das meiste wird jetzt vermutlich hier sein. Und ja, aber ich habe gehört und gelesen, dass insgesamt 5000 Polizisten hier sein sollen in Berlin. Das widerspricht ja dann total dieser Aussage von diesem vom RKI. Der heißt Lothar Wieler. Lothar Wieler, der hat ja am Ende der letzten Pressekonferenz den ganzen Polizisten einen schönen 1. Mai gewünscht, die endlich mal zu Hause bei ihren Familien feiern können. Aber nach den Zahlen, die hier in Berlin an Polizisten unterwegs sind, ist es, glaube ich, genau das Gleiche wie in den Vorjahren. Also 5000 Polizisten waren hier, glaube ich, immer. Aber das ist schon bedenklich. Ich hoffe, dass das wirklich dann auch alles wieder zurückgenommen wird, wenn diese Pandemie vorbei ist, weil dieser Zustand ist schon ein bisschen heftig, dass so jede kleine Demonstration unterbunden wird, sofort irgendwie. Ist schon krass. Also man kann es natürlich nachvollziehen, aber auf Dauer ist das natürlich kein Zustand. Es muss die Gesellschaft Acht geben drauf. Ja, vielleicht hätte man auch da mehr erlauben können, wenn der Abstand und sowas eingehalten wird. Und ja, also ich meine, ja genau, das ist ja wahrscheinlich das Konzept von diesen 25 Personen, aber 25 so Personen. Autonome werden wahrscheinlich nicht einzeln alle ihren Namen jetzt angeben. Wenn es in Kreuzberg überhaupt noch Autonome gibt, aber oder sonst ist nicht alles Zugereiste. Nein, Zugereiste könnte es ja auch nicht sein. Man darf ja nicht mehr reisen. Alles naja, Journalisten, denke ich. Zugereiste Journalisten, genau. Das wird sein. Ob man eigentlich mit Presseausweis durch die Republik reisen darf, man weiß es nicht. Ja. Na, hier ist wieder eine größere Menschenmenge am Heinrichplatz. Ich halte mich von ihr fern und beobachte sie mit 1,5 Meter Abstand. Heinrichplatz, das ist der Platz, der schon viel besungen wurde von verschiedensten Interpreten, der ja jetzt in Rio-Reiser-Platz umbenannt werden soll. So. Übrigens, und da gibt es Protest von so Altkreuzbergern, die ihren Heinrichplatz behalten möchten, was natürlich auch wieder ein interessanter Konflikt ist, finde ich, dass dann Kreuzberger eventuell oder KreuzbergerInnen eventuell gegen die Umbenennung in Rio-Reiser-Platz protestieren könnten, zumindest diese Möglichkeit. Also ich habe da schon auf jeden Fall kritische Stimmen gehört. Das ist dann so ähnlich wie diese Entwicklung, dass es hier Demonstrationen für Aldi gegeben hat, ja. Also hat ja diese Markthalle 9, gibt es ja hier, die entwickelt sich so langsam zu so einer Bio-Street-Food-Geschichte. Und der letzte Aldi, der da drin noch ist, der soll dann eben raus oder will raus oder wie auch immer, sollte zumachen. Und das ist aber tatsächlich eben der letzte Laden, wo die alteingesessene Kreuzberger Omi noch einkaufen gehen kann. Also auch wir für die alteingesessene Kreuzberger Omi noch einkaufen gehen können. Und insofern ist es natürlich verständlich, aber dann doch irgendwie vollkommen absurd, dass dann so linke Facebook-Gruppen unter dem Namen Aldi bleibt gibt für Aldi von linken Aktivistinnen. Also das ist schon... Die Linke braucht so eine Art Bio-Aldi oder so. Ja, genau. Also Bio nur ganz billig und mit ausgebeutetem Personal. Ja, also die Gentrifizierung treibt auf jeden Fall sehr, sehr schräge Blüten. 1987 wurde der Bolle noch abgefackelt und 2019 wird für Aldi demonstriert. Die letzte Bastion, der irgendwann stand mal an eine Wand gesprüht. Aldi ist die Kiezküche des Wirtschaftsfaschismus, genau. Die muss natürlich jetzt auch erhalten werden. Es gibt ja auch irgendwo Sprechchöre. Haut ab, Eier, so. Ja, der Klassiker. Inhaltsreiche Kritik. In Grunewald gab es einen Autokorso, habe ich gelesen, dieses Jahr. Der wurde nicht angehalten. Aber sie mussten ihre Führerscheine zeigen wahrscheinlich. Aber. Ah. Nein, es sind ja wirklich Autodemos auch in Berlin aufgelöst worden. Es gab schon Autokorsos von Seebrücke, die dann auch aufgelöst wurden, genau wie Fahrraddemos. Also wirklich in den letzten 3-4 Wochen ist hier wirklich komplett alles aufgelöst worden. Also auch, wie gesagt, in Potsdam eben diese Einkaufsdemos, was ja in Leipzig geklappt zu haben scheint, hier hat es nicht funktioniert. In Leipzig sind dafür Autokinos die einzigen Kinos, die noch Kino senden dürfen im Moment. Wo ist da ein Autokino? Ich glaube, bei der alten Messe irgendwo, ich war auch noch nie da. Ah, angeblich. Du hast auch kein Auto, oder? Nee, mit dem Fahrrad ist ja auch irgendwie doof im Autokino. Kann man da hin mit Fahrrad? Nur wenn man das so ummantelt mit so einem Plastikschutz, glaube ich. Oder wie so ein Regenschutz, der immer bei diesen Kinderwagen-Buggies ist. Ja, sowas in der Art, ja. Genau, so muss das komplett gehen. Komplett Ummantelung. Schon wieder blauer Himmel in Berlin, oder? Ja, blauer Himmel Blaulicht. Mit Wolken und Hubschrauber. Also blau-grau, würde ich sagen. Nicht komplett blau. Aber heute tagsüber... Nein, war eigentlich eher grau heute. Hat sogar, glaube ich, mal kurz geregnet mehrmals, aber nur so ein paar Tropfen. Okay, ja, hat sich das jetzt so ein bisschen beruhigt. Good night. Rage, rage against the dying of the light. pillow. I listen to the soundless phone. My thighs are sweaty, freezing inside. Our bed empty as ever. What a bastard you are, leaving me all night, missing you. Slowly the door opens, you stand for a while, see if I'm asleep or just closing my eyes. I quickly get up and throw my pillows, throw an ashtray filled with bots. Where were you all night, if I may ask you so? Though I don't care at all, I'd just like to know. Right, you weren't near the phone to call me from, or is it you afraid to wake me up? I'm sick and tired of listening to the same old crap. You know half the world is occupied by you pigs. I can always get another pig like you. You've heard of female liberation, well that's for me. You'll see me walk out one day, and then where will you be? But don't you be too happy, I ain't walking out yet to give you satisfaction. I'm first gonna find something other than the walls to have some human conversation. Then I'll go, I'll be happy inside, my limbs will relax, and I can walk out into the world singing with my people. But now I couldn't even move my muscles to go near the door. I've been sitting here too long and my legs are numb. Shaking, her eyes looking out, watching the trees grow day by day. What a bastard the world is, taking my man away from me, taking the world away from me. Live is nice for Joan of Arc, but it's a long, long way for Terry and Jill. Most of us were taught not to shout our will. Few of us are encouraged to get a job for skill. And all of us live under the mercy of male society, thinking that their want is our need. schneller und schneller. Ich kann ihn aufhalten, die Halle. Die wissen es nicht. Und sie alle, sie wissen es nicht. Schneller, schneller aufhalten. Und sie haben sich völlig getroffen. Doch jetzt ist dieses Mal das letzte Mal. Yeah. so it goes. Some things were meant to be. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back. He's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours. But is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others just like to watch the world.